Kundgabe 6621. Empfangen durch Bertha Dudder am 14.08.1956. Handlungen im Zwang sind wertlos für die Ewigkeit. Was ihr im Zwang verrichtet, führt euch nicht zur Seligkeit. Was ihr auch tut, es muss einem Liebegrad in euch entspringen. Ihr müsset freiwillig aus Liebe es tun, soll es euch geistigen Segen eintragen, soll es euch zur Vollendung führen. Und darum kann niemals das Erfüllen eines Gebotes euch zur Aufwärtsentwicklung verhelfen, es sei denn, das Liebegebot wird erfüllt, das ich selbst euch als wichtigstes und vornehmstes Gebot gegeben habe, das aber nicht zu einem gesetzlichen Gebot gerechnet werden kann, weil die Liebe eben etwas Freies ist, das keinen Zwang verträgt. Also, ihr müsset wohl in der Liebe leben, um selig werden zu können. Dies will ich durch mein Gebot erreichen. Aber Werke, die ohne Liebe getan werden, sind doch kein Erfüllen meiner Liebegebote. Denn ich habe euch nicht geboten, Werke zu verrichten, sondern die Liebe zu üben. Und die Liebe kann nicht zwangsläufig gefordert werden. Die Liebe muss freier Wille sein und dem Herzen entspringen. Und so kann ich also alles als nutzlos für die Ewigkeit verzeichnen, was im Zwang ausgeführt wird, selbst wenn es an sich gute Werke sind. Die haben sie rechte Liebe zur Begründung der Seele höchste Güter eintragen können. Wenn aber die Verrichtung guter Werke ohne Liebe schon nutzlos ist für die Ewigkeit, um wie vieles nutzloser ist die Erfüllung von Geboten, die euch menschlicherseits gegeben wurden. Nur was ihr frei aus euch heraustut, wird bewertet, von mir entsprechend eurem Liebegrad. Niemals aber sehe ich das an, was ihr tut, um Pflichten nachzukommen, die von euch gefordert werden, es sei denn, auch dazu würdet ihr nicht durch das Gebot, sondern durch Liebe zu mir angetrieben. Diesen Unterschied müsstet ihr stets machen und wissen, dass Liebe allein jeder Tat und jedem Gedanken erst den Wert gibt, dass alles aber wertlos ist, wenn die Liebe fehlt. Unterzieht ihr nun ernstlich euer Denken und Handeln einer Prüfung, so werdet ihr auch bald erkennen, ob ihr euch Reichtümer gesammelt habt oder ob ihr arm geblieben seid bisher. Und ihr werdet auch erkennen, dass niemals ich Urheber von Geboten sein konnte, die pflichtgemäß erfüllt werden sollen, die Handlungen vorschreiben und auf deren Erfüllung streng geachtet wird. Ihr werdet auch die Hinfälligkeit von Bedingungen erkennen, die nicht ich gestellt haben kann, weil sie einen gewissen Zwang bedeuten für den Menschen, der aber niemals meinem Willen entspricht. Ich werte nur das, was der freie Wille tut, denn ich habe euch nur deshalb den freien Willen im Stadium als Mensch zurückgegeben, weil ihr diesen erproben sollet. Ihr sollet über euer Los in der Ewigkeit selbst bestimmen, und auf das ihr euren Willen recht gebrauchet, sollet ihr auch recht belehrt werden. Letzteres allein ist die Aufgabe, die ich meinen Jüngern stellte, als ich auf Erden wandelte, und die ich stets meinen Vertretern auf Erden gestellt habe, zu lehren und den Menschen meinen Willen zu verkünden. Niemals aber habe ich den Auftrag gegeben, Gesetze zu erlassen und die Menschen zur Innehaltung dieser Gesetze zu zwingen, unter Androhung von zeitlichen oder ewigen Strafen. Es sollen den Menschen wohl vorgestellt werden, die Auswirkungen eines rechten Liebelebens, wie auch eines liebelosen Lebenswandels. Aber das soll auch genügen. Nicht aber sollen die Menschen durch Androhung ewiger Strafen in Furcht und Angst versetzt werden und also dadurch veranlasst, gewissenhaft alles zu tun, was nun von ihnen verlangt wird, und dadurch eher die Liebe in ihnen zu ersticken, als sie anzufachen. Jeglicher geistige Zwang ist zu verdammen, denn er hindert die Menschen in ihrer freien Entscheidung. Nur die Liebe allein trägt der Seele das Leben in Ewigkeit ein. Die Liebe aber duldet keinen Zwang, ansonsten sie nicht Liebe genannt werden könnte. Und darum soll jeder Mensch mit sich selbst ins Gericht gehen, bei seinem Denken und Handeln, ob es von der Liebe bestimmt ist oder nur ein Befolgen von Gesetzen, die angeblich von mir erlassen worden sind. Ich fordere nichts von euch als nur Liebe zu mir und zum Nächsten, die ihr mir aber im freien Willen schenken müsstet. Erst dann erfüllet ihr mein Gebot und könnet ewig selig werden. Amen.